Part of My Dreams Tonight. Ah, Superstar, der Bee Gees, The Prince of Rap. Die ganze Nation sitzt vor dem Fernseher, du hast bis mal Pause. Oder, was meinst du, wenn ich jetzt einfach Tor rufe? Was meinst du, was denn los ist? Nee, ich lasse das lieber bleiben. Was meinst du? Kommt nicht in Frage. Genau, würde ich auch sagen. Wow, jetzt geht der Spaß so richtig los. Jetzt abheben. Alles andere ist Spielkram. Zeitlich 1-0 für Deutschland, geschossen von Klinsmann. Und da herrscht nicht eitel Stimmung jetzt. Uhr und 30 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Zurzeit keine Meldung, weiterhin gute Fahrt. 101,1 für Baden, Elsass und die Schweiz. Radio Regenbogen. In time. head, I'm gonna no sign from you, no look at all. Diggy diggy yeah, diggy diggy yo, diggy diggy yeah, diggy diggy yo, diggy diggy yeah, diggy diggy yo. Come on everybody, come on dance on the floor. Gardenia Passion. 22 Uhr und 47 Minuten, immer 1-0 für Deutschland. Und sollte sich da was tun in den USA, natürlich hier ganz klar sofort Information hier bei Radio. You are pumping that music machine. How fierce are you? Can I have some more? Uhr 52 bei Radio Regenbogen. Hallo Nachtschwärmer, die Sie zugeschaltet haben. Wir haben natürlich jede Stunde mindestens ein Gewinnspiel bis heute Nacht um 2. Jetzt kommt die Werbung! Und zwar